Mein Meister hatte auch einen weiblichen weißen Geist gesehen, der sich von der Mitte Europas löste und zu den Höhen aufbrach. Ich habe dies in dem Buch »Das goldene Band« erzählt und gemeint, dass es vielleicht der Geist Deutschlands war, mehr noch der Geist der weißen Rasse, der die Erde verlässt. Ich konnte damals bereits verstehen, was dies bedeutete. Die Zeiten hatten sich erfüllt, und was man uns in diesen letzten verflossenen Jahren im Übermaß zugemutet hat, dient nun dazu, dass die Zahl derjenigen restlichen Helden, die in die neue Welt, zur neuen Erde übergehen wollen, sich auch zu retten vermag mittels des heroischsten und verzweifelten Kampfes gegen die Mächte des Bösen und der Finsternis, die letzten Getreuen des Führers, die Streiter für seinen Mythos innerhalb des esoterischen Hitlerismus, den der Avatar offenbaren und erfüllen wird, von irgendeinem Punkt außerhalb des Universums. In diesem Konzert für zwei Geigen, das ich mit dem Meister weiter ausübe, erweitere ich manchmal unser wunderbares Gespräch und führe Variationen aus, die die Gesetze verändern können, jedoch nicht die Kräfte und auch nicht deren Sinn. Was wollte die Stimme andeuten, als sie zu meinem Meister sagte: »Siehe jene Frau, die überall die Macht hatte und doch nicht in der Lage war zu fordern?« Wer sprach denn da? War das dieselbe Stimme, die befohlen hatte, bis zur Forderung der Kolonien und keinen Schritt weiter? Auch als man ihm sagte, sie war das Opfer ihrer eigenen geistigen Schöpfungen, um zu wissen, wer jene Frau war, die nicht zu fordern wusste, müssen wir uns nach den wahren Verantwortlichen für den verlorenen Krieg fragen. Hitler war es nicht. Es waren dies die verräterischen, freimaurerischen Generale, das Oberkommando, die Agenten des Feindes in den Schlüsselstellungen der empfindlichsten Organe der Verwaltung. Das beweist uns selbst Hanfstengel, Verfasser des Buches »Die dunklen Jahre«, das schon erwähnt wurde und der mitten im Kriege zum Ratgeber Roosevelts aufstieg. Und vom Papen, der die Nordamerikaner informierte anstelle des Führers über die letzte Möglichkeit, den Krieg an der russischen Front zu beenden. Von Papen war katholisch, wie wir schon sagten. In die Protokolle der Weisen von Zion ist dies alles schon vorhergesagt worden. Dann ist jene Frau Deutschland, wie der weiße Geist, die arische Rasse ist, die die Erde verlässt, um mit dem Führer und seinem wilden Heer mit Odins Horde aufzubrechen. Die geistigen Schöpfungen gehören zum esoterischen Krieg, den Hitler führte, einen Geisteskrieg der fixen Idee der nicht vorhandenen Blume. Diese haben ihn zu ihrem Opfer gemacht, sozusagen, es sind die geistigen Schöpfungen eines von dem Archetypus eines hyperboreischen Gottes besessenen, von einem Gott der arischen Rasse, von dem in seinem Körper wiedererstandenen Wotan, von seinem eigens für diesen Zweck vorbereiteten Träger. Es sind keine Schöpfungen Hitlers, denn Hitler ist nicht mehr als ein Anhang. Es sind Schöpfungen des Führers, des Avatars. Und wenn er dies entschieden hat, wird er selbst es sein, der alles verwirklichen wird, bis zu seinem Höhepunkt, sogar nach dem physischen Verschwinden des Trägers, der ihm so heldenhaft gedient hat. So befinden wir uns also in Gegenwart eines Mysteriums, einer Offenbarung. Das Ende im Bunker von Berlin war apokalyptisch. 1951 habe ich den Ort besucht, wo er gestanden hat. Die Ruinen des Bunkers waren noch zu sehen mit dem zerstörten Turm, der sich auf die Seite geneigt hatte. Es gab auch noch einige Reste von Gebäuden des Dritten Reiches und des Flughafens Tempelhof, diesen ägyptischen Eindruck der hitlerischen Bauten vorübergehend auf eine andere Dimension übertragend. Lange Zeit habe ich die Mauern von Spandau betrachtet, wo Rudolf Hess und einige andere Zwangsaufenthalt erhalten hatten. Unheimliche graue Mauern. Nicht auszudenken, dass Rudolf Hess sich 1984 noch dort befinden könnte. In der Zeit, gleich nach Beendigung des Krieges, glaubte man nicht an den Selbstmord Hitlers im Bunker. In einer 1947 in den Vereinigten Staaten durchgeführten Umfrage behaupteten 60% der Befragten, sie glaubten, dass Hitler noch lebt. Mehrere Bücher sind veröffentlicht worden, in denen man ihn in Tibet oder in der Antarktis wähnt. Der sichtbare Krieg war 1945 zu Ende. Noch 1956 wurden Artikel über dieses Thema veröffentlicht. Ich bewahre noch immer eine Zeitung aus Indien auf, in welcher behauptet wird, dass Hitler in Tibet sei. Auch der Tod von Subhash Chandra Bose, der hinduistische Führer der Kongresspartei, der auf Seiten Hitlers stand bis zum Ende, wurde erörtert, und es gibt welche, die noch glauben, dass auch er nicht gestorben ist, sondern sich irgendwo in der Welt beim Führer befindet. Alles ist unbestimmt. Von den Verkörperungen oder den Vertretern des Archetypus geringerer Tonart ist der einzige, von dem man positiv weiß, dass er noch lebt, Léon de Grel, der Chef des belgischen Rexismus, Mussolini, Kondriot, Primo de Rivera, Doriot, Jorge González von Marais sind tot. De Grel habe ich mehrmals getroffen. Auch Oberst Otto von Skorzeny habe ich kennengelernt. Viele werden gar nicht mehr wissen, wer Skorzeny war. Er befand sich auf einer anderen Ebene als die vorher genannten. Er war ein außerordentlicher Offizier der besonderen Kommandos der Waffen-SS, ein Mann der Tat, ein Krieger. Seine großartigste Heldentat war die Befreiung Mussolinis vom Gipfel des Gran Sasso, wo er vom Militär des Grafen Badoglio zu Ende des Krieges gefangen gehalten wurde. Skorzeny hatte an der Ardennenoffensive auch teilgenommen als Chef eines Kommandos, das sich für ein nordamerikanisches ausgegeben hatte und beim Feind viel Verwirrung stiftete, indem er widersprüchliche Befehle gab. Weil diese Offensive bis ins kleinste Detail vom Führer geplant worden war, gehorchte er nur seinen Befehlen. Auch de Grel war bei dieser Offensive dabei, wie auch Peiper, dieser hervorragende und mutige Oberst der SS, der in Frankreich ermordet worden ist, nachdem er eine lange Gefängnishaft verbüßen musste, um ihn an der Veröffentlichung seiner Erinnerungen zu hindern. Otto Skorzeny war auch in der Verteidigungsschlacht an der Weichsel dabei, seine Fähigkeiten als Stratege und Taktiker beweisend. Zum Schluss wartete er in Berchtesgaden auf den Führer und gedachte, dort die letzte Schlacht zu schlagen, um zusammen mit dem Führer zu fallen. Als alles vorüber war, stellte er sich den Nordamerikanern als Gefangener. In seinen Büchern erzählt er, dass die Frage, von der die Nordamerikaner besessen waren, die sie immer wieder stellten, One Truck Minder, lautete: Wo haben sie Hitler hingebracht? Wo haben sie ihn versteckt? Von Skorzeny konnte man alles annehmen. Wer wäre wohl besser geeignet gewesen, Hitler aus Berlin an irgendeinen verborgenen Ort der Erde zu bringen? So dachten die westlichen Alliierten. Aber Skorzeny wusste es nicht, glaubte auch nicht, dass Hitler noch am Leben sei. Es waren und sind die Deutschen, die am wenigsten an das physische Überleben des Führers glauben. Die Deutschen lügen nicht. Umso weniger können sie annehmen, dass ihre Vorgesetzten sie belügen, dass Dönitz gelogen haben konnte. Sie sind, wie stets, die Letzten, die ankommen. Sie sind langsam, doch wenn sie einmal da sind, bleiben sie auch. Dann sind sie imstande, bis auf die Gipfel emporzusteigen, die sonst niemand erreichen kann. Heute kommen die Deutschen nach und nach darauf, dass es das Erlebnis des Nichttodes des Führers, seiner Wiederkehr und Auferstehung gibt.